Aus der Pfarrkirche St. Maria Magdalena in Bochum-Wattenscheid übertragen wir eine katholische Christmette. Die Predigt hält Domkapitular Hans-Werner Tönnes. Die kirchliche Leitung hat Pater Philipp Reichling. Er führt auch in den Gottesdienst ein. Willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu dieser späten Stunde aus der Kirche St. Maria Magdalena in Bochum-Wattenscheid, mitten im Ruhrgebiet. Während der Adventszeit ist die hierige Gemeinde einem Stern gefolgt. Konkret, jeden Sonntag zog dieser Stern vom Eingang der Kirche ein Stück weiter hierher nach vorne. Jeden Sonntag Stück für Stück näher zur Krippe. Heute ist er angekommen. Heute erstrahlt er an der Krippe. So wie der Stern zur Krippe unterwegs war, haben sich auch heute Nacht viele Menschen auf den Weg gemacht, hierher zur Kirche, um die Botschaft von der Menschwerdung Gottes unter dem Stern zu hören und auch zu feiern. Im Gottesdienst jetzt werden nun folgende Lieder aus dem Gotteslob gesungen. Die Nummern 256, 245, 240, 252, 241 und 238. Ihnen allen eine gute Mitfeier. Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Herr sei mit euch. Herzlich begrüße ich Sie alle zur Mitfeier der Heiligen Nacht. Hier bei uns in St. Maria Magdalena in der Kirche, zu Hause am Radio und über den NDR begrüße ich die vielen, die auf den Weltmeeren unterwegs sind, mit denen wir heute Nacht Weihnachten feiern und denen wir mit dieser Feier einen Gruß aus der Heimat schicken. Herzlich willkommen allen Frauen und Männern, die durch die Adventszeit dem Stern gefolgt sind. Herzlich willkommen alle Jungen und alle, die mit den Jahren reif geworden sind und die noch staunen können und heute Nacht feiern möchten. Sternensucher und Sternendeuterinnen, noch immer Verträumte oder schon lange Ernüchterte, seid uns willkommen. Alle, die vom Leben noch etwas erwarten und alle, die dem Leben nichts mehr zutrauen und sich selbst schon gar nicht. Seufzende und Suchende, Fröhliche und Weinende, Trostbedürftige und Getröstete. Der Stern leuchtet uns allen. Unser Leben steht unter einem guten Stern. Lasst uns das gemeinsam entdecken und feiern. Dass Gott mit seinem Licht unser Leben begleitet, das dürfen wir in dieser Nacht an der Krippe entdecken und hier miteinander feiern. Gott. Das Volk, das in der Finsternis geht, sieht ein helles Licht. Über denen, die im Land des Todesschattens wohnen, strahlt ein Licht auf. Du beschenkst uns mit deinem Sohn Jesus Christus. Er ist das Licht der Welt. Segne diese Krippe und lass uns das Geheimnis von Weihnachten immer besser verstehen. Lass deinen Sohn Jesus auch in uns geboren werden und unser Leben von innen her erhellen. Darum bitten wir dich durch ihn, Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Bruder und unseren Herrn, damit er lebt und Leben schenkt in Ewigkeit. Lasst uns beten. Herr, unser Gott, in dieser hochheiligen Nacht ist uns das wahre Licht aufgestrahlt. Lass uns dieses Geheimnis im Glauben erfassen und bewahren, bis wir im Himmel den unverhüllten Glanz deiner Herrlichkeit schauen. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Bruder und unseren Herrn, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und Leben schenkt in Ewigkeit. Lesung aus dem Buch Jesaja. Das Volk, das in der Finsternis ging, sah ein helles Licht. Über denen, die im Land des Todesschattens wohnten, strahlte ein Licht auf. Du mehrtest die Nation, du schenktest ihr große Freude. Man freute sich vor deinem Angesicht, wie man sich freut bei der Ernte, wie man jubelt, wenn Beute verteilt wird. Denn sein drückendes Joch und den Stab auf seiner Schulter, den Stock seines Antreibers, zerbrachst du, wie am Tag von Midian. Jeder Stiefel, der dröhnend daherstampft, jeder Mantel im Blut gewälzt, wird verbrannt, wird ein Fraß des Feuers. Denn ein Kind wurde uns geboren, ein Sohn wurde uns geschenkt. Die Herrschaft wurde auf seine Schulter gelegt. Man rief seinen Namen aus. Wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater in Ewigkeit, Fürst des Friedens. Die große Herrschaft und der Frieden sind ohne Ende auf dem Thron Davids und in seinem Königreich, um es zu festigen und zu stützen durch Recht und Gerechtigkeit, von jetzt an bis in Ewigkeit. Der Eifer des Herrn der Heerscharen wird das vollbringen. Wort des lebendigen Gottes. Von seiner Herrlichkeit, bei allen Völkern von seinen Wundern. Der Himmel freue sich, die Erde frohlocke, es brause das Meer und seine Fülle. Jauchze die Flut und was auf ihr wächst. Jubeln sollen alle Bäume des Waldes vor dem Herrn. Denn er kommt, um die Erde zu richten. Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an Titus. Die Gnade Gottes ist erschienen, um alle Menschen zu retten. Sie erzieht uns dazu, uns von der Gottlosigkeit und den irdischen Begierden loszusagen und besonnen, gerecht und fromm in dieser Welt zu leben, während wir auf die selige Erfüllung unserer Hoffnung warten, auf das Erscheinen der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Retters Christus Jesus. Er hat sich für uns hingegeben, damit er uns von aller Ungerechtigkeit erlöse und für sich ein auserlesenes Volk schaffe, das voll Eifer danach strebt, das Gute zu tun. Wort des lebendigen Gottes. Dem Heiligen Evangelium nach Lukas. Es geschah aber in jenen Tagen, dass Kaiser Augustus den Befehl erließ, den ganzen Erdkreis in Steuerlisten einzutragen. Diese Aufzeichnung war die erste. Damals war Quirinius Statthalter von Syrien. Da ging jeder in seine Stadt, um sich eintragen zu lassen. So zog auch Josef von der Stadt Nazareth in Galiläa hinauf nach Judäa in die Stadt Davids, die Bethlehem heißt. Denn er war aus dem Haus und Geschlecht Davids. Er wollte sich eintragen lassen, mit Maria, seiner Verwandten, die ein Kind erwartete. Es geschah, als sie dort waren, da erfüllten sich die Tage, dass sie gebären sollte, und sie gebar ihren Sohn, den Erstgeborenen. Sie wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, weil in der Herberge kein Platz für sie war. In dieser Gegend lagerten Hirten auf freiem Feld und hielten Nachtwache bei ihrer Herde. Da trat ein Engel des Herrn zu ihnen, und die Herrlichkeit des Herrn umstrahlte sie, und sie fürchteten sich sehr. Der Engel sagte zu ihnen: Fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkünde euch eine große Freude, die dem ganzen Volk zuteil werden soll. Heute ist euch in der Stadt Davids der Retter geboren. Er ist der Christus, der Herr. Und das soll euch als Zeichen dienen: Ihr werdet ein Kind finden, das in Windeln gewickelt in einer Krippe liegt. Und plötzlich war bei dem Engel ein großes himmlisches Heer, das Gott lobte und sprach: Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden den Menschen seines Wohlgefallens. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. liebe Windfeiernde, hier in Maria Magdalena zu Hause am Radio und irgendwo unterwegs auf dem Meer. Den Stern lob ich, der einem Kind zu lieb die Ordnung sprengt. Dieser Vers von Wilhelm Brunners hat mich durch die Adventszeit begleitet und er hat mich nachdenklich gemacht und lässt mich manchmal etwas schmunzeln. Sterne gehören an den Himmel. Und Kinder gehören um diese Zeit ins Bett, denken vermutlich ganz viel. Das folgt der Regel, das ist bestehende Ordnung und so soll es sein. Nur Verliebte holen füreinander Sterne vom Himmel. Verliebte verlassen ganz gerne mal die ausgetretenen Pfade und begeben sich auf ganz neue Wege. Und dabei sprengen sie auch schon mal die eine oder andere Ordnung. Das ist Leben. Und ganz viele sehnen sich genau danach. Diese Nacht gehört dem Leben. Und sie gehört einer ganz großen Liebe. Für mich wird das schon sichtbar bei dem, was wir aus dem Propheten Jesaja gehört haben. Das Volk, das im Finstern sitzt, sieht ein helles Licht. Über denen, die im Land des Todesschattens wohnen, erstrahlt ein Licht. Oder anders gesagt, einem kleinen Volk wird eine große Zukunft verheißen und den scheinbar so starken werden ihre Grenzen aufgezeigt. Warum? Weil Gott so leidenschaftlich auf der Seite der Schwachen und der Unterdrückten steht. Und dann gerät die Welt aus den Bahnen der scheinbar so festgefügten Ordnung. Und dann gelingt es, die ausgetretenen Pfade zu verlassen. Der Eifer des Herrn wird das vollbringen. Der Prophet Jesaja ist nicht zimperlich mit seinen Worten. Er macht eine starke Ansage. Er denkt Ruf von Gott. Und er bringt das kräftig ins Wort. Vielleicht denken jetzt manche, dann ist ja doch wieder alles bei der alten Ordnung. Nur diesmal so, dass eben Gott der Starke ist und er der Mächtige ist und er es den anderen einmal richtig zeigt. Das klingt wie gehabt. Tatsache, stark und mächtig. So könnte man denken, wäre da nicht das Kind. Und mit dem Kind kommen Ohnmacht und Schwäche ganz neu ins Spiel. Diesmal geht es also nicht um das übliche Spiel der Großen, wo die Gewalt entscheidet oder die Stärke der Truppen, wo es um die Art der Waffen geht oder um das strategische Geschick. Aufhorchen lässt, denn ein Kind wurde uns geboren, ein Sohn wurde uns geschenkt. Und das stellt alles Dagewesene auf den Kopf. Das sprengt die alte Ordnung, wo es um Macht und Stärke geht. Muss man sich einmal vorstellen. Die Zukunft wird ganz neu gedacht von einem Kind her. Das heißt doch wohl, das Leben steht über der Ordnung und die Liebe zählt mehr als jede Stärke. Da ist es doch kein Wunder, dass der Prophet geradezu poetisch wird, wenn er darüber spricht, wie über den Menschen ein helles Licht aufleuchtet. Ein Licht, das die Dunkelheit erhält. Und wenn er auf diese Weise von der unfassbar großen Liebe Gottes zu uns Menschen spricht. An Weihnachten ist eben Liebeslyrik angesagt. Wie heißt es dann schon mal? Ich hole dir die Sterne vom Himmel. Dann kommt Licht in dein Leben. Und auf diese Weise verlassen Menschen die ausgetretenen Pfade, setzen alles auf eine Karte und sagen, so leben wir neu, aus Liebe und mit Leidenschaft. Den Stern lob ich, der einem Kind zulieb die alte Ordnung sprengt. Genau das gilt für Weihnachten. Die Krippe zeigt, was Jesaja gesagt hat. Ein Kind ist uns geboren. Und Lukas erzählt, heute ist euch in der Stadt Davids der Retter geboren. Das ist der Christus, der Herr. Und das wird euch als ein Zeichen dienen. Ihr werdet ein Kind finden, das in Windeln gewickelt in einer Krippe liegt. Einfach göttlich. Ein Neustart der Geschichte im hintersten Winkel der Welt irgendwo. Ganz ehrlich, ordentlich wäre anders. Und machtvoll auch. Damit rechnet keiner. Und er setzt ganz neue Maßstäbe. Der Stern steht über der Krippe. Er zeigt auf ein neugeborenes Kind. Dann gibt es Poesie und Musik. Dann gibt es große Gefühle in dieser Nacht. Sie sind ein Anzeichen dafür, was Gott in diesem Jesus aus Nazareth zur Welt bringt. Das Leben hat Vorrang und jede Ordnung muss dem folgen. Das muss man sich mal vor Augen halten und vielleicht sogar auf der Zunge zergehen lassen. Ein Kind zeigt der Welt, wie Leben geht, wie Gott sich die Welt vorstellt und der Menschen unverbraucht und offen, ganz unvoreingenommen und freundlich, friedfertig, unfähig zum Dreinschlagen und liebebedürftig. Viele denken die Welt immer noch vom anderen Ende her, im Fahrwasser der alten Ordnung. Sie bändigen das Leben, aber sie stärken es nicht. Statt wie neugeboren und mit offenen Augen, sagen sie, sei spitze, werde stark, mach dich mächtig, egal was rechts und links von dir passiert. Es lohnt kritisch zu fragen, was wir davon haben. Die Lebenskraft fließt in Machtspiele und in die Ausgrenzung derer, die anders denken als wir. So geht es zu auf der großen Weltbühne. Das finden manche bei sich zu Hause. Und leider passiert das auch in der Kirche so. Dabei wird die Erde ausgebeutet. Die Eigeninteressen stehen am Ende über allem. Und auf die Bedrohung folgt nach dem alten Muster Aufrüstung und neue Waffensysteme. Ich frage mich, ob uns auf diese Weise nicht das Leben entgleitet und die Freude am Leben gleich mit. Die Einladung dieser Nacht hält dagegen. Sie heißt Entdecke das Leben neu. Gott steht kindlich an deiner Seite und schenkt dir seine leidenschaftliche Liebe. Und die Aufforderung heißt, entdecke das Leben und gib ihm eine Chance. Bei dir und für die anderen. Trau dem Licht mehr als der Finsternis. Schau auf den Stern, der dich begleitet. Und hab Mut. Den Stern lob ich, der einem Kind so lieb die alte Ordnung sprang. Jesus Christus gesandt, der unser Friede und unsere Hoffnung ist. Er ist das Licht unseres Lebens. Zu ihm rufen wir. Hilf allen, die auf der Suche nach Sinn in ihrem Leben sind und dazu immer wieder eine Ermutigung brauchen. Christus, höre uns. Steh deiner Kirche bei, dass sie dich in den Kleinen und Unbeachteten, in den oft Vergessenen sucht und findet. Christus, höre uns. Zwei Dinge mal, die sich und ihr Leben als gescheitert wahrnehmen und ihr Lebensmut zu verlassen hat. Christus, höre uns. begleite und ermutige alle, die sich für Frieden und Gerechtigkeit einsetzen und für die Bewahrung der Schöpfung. Christus führe uns. Nimm alle, die uns in deine Ewigkeit vorangegangen sind und mit denen wir uns in dieser Nacht besonders verbunden fühlen, in deine ewige Freude auf. Christus, führe uns. Herr Jesus Christus, in dieser heiligen Nacht schauen wir auf dich, das Kind in der Krippe und den Herrn in unserer Mitte. Für deine Nähe danken wir dir und loben dich heute und in Ewigkeit. In dieser heiligen Nacht bringen wir dir unsere Gaben dar. Nimm sie an und gib, dass wir durch den wunderbaren Tausch deinem Sohn gleichgestaltet werden, indem unsere menschliche Natur mit deinem göttlichen Wesen vereint ist. Darum bitten wir durch ihn, Christus, unseren Herrn. Der Herr sei mit euch. Erhebet die Herzen. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Herr, heiliger Vater, mächtiger, ewiger Gott, Kummer und überall zu danken. Denn Fleisch geworden ist das Wort, und in diesem Geheimnis erstrahlt dem Auge unseres Geistes das neue Licht deiner Herrlichkeit. In der sichtbaren Gestalt des Erlösers lässt du uns den unsichtbaren Gott erkennen, um in uns die Liebe zu entflammen, zu dem, was kein Auge geschaut hat. Darum singen wir mit den Engeln und Erzengeln, den Thronen und Mächten und mit all den Scharen des himmlischen Heeres den Hochgesang von deiner göttlichen Herrlichkeit. Quell aller Heiligkeit. Darum kommen wir vor dein Angesicht und feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche das hochheilige Fest, an dem Maria in unversehrter Jungfräulichkeit der Welt den Erlöser geboren hat. Durch ihn, unseren Retter und Herrn, bitten wir dich. Sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach das Brot, reichte es seinen Jüngern und sprach, nehmt und esst alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach, nehmt und trinkt alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes. Mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünde. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenk uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe. Vereint mit unserem Papst Franziskus, mit unserem Bischof Franz Josef und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen und mit allen Männern und Frauen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Gedenke unserer Brüder und Schwestern, die entschlafen sind, in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird. In der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit Maria von Magdala und den anderen Aposteln und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Wir haben den Heiligen Geist empfangen, der uns zu Kindern Gottes macht. So dürfen wir beten. Vater, verkündeten Engel den Menschen den Frieden auf Erden. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, starker Gott, Friedensfürst, schau nicht auf unser Versagen und unsere Schuld, sondern sieh auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr und allen Menschen nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei alle Zeit mit euch. Das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herrn. Das Wort ist Fleisch geworden und wir haben seine Herrlichkeit gesehen. No! Lasst uns beten. Herr, unser Gott, in der Freude über die Geburt unseres Erlösers bitten wir dich, gib uns die Gnade, ihm unser ganzes Leben zu weihen, damit wir einmal Anteil erhalten an der ewigen Herrlichkeit deines Sohnes, der mit dir lebt und herrscht in Ewigkeit. Der Herr sei mit euch. Besegne und begleite euch der treue Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Ihnen allen hier in der Kirche, denen, die zu Hause mit uns gebetet und gefeiert haben, und denen, die auf den Meeren unterwegs sind, wünschen wir weihnachtliche Freude und Gottes Frieden. Geht hin in Frieden. SWR4 und NDR Info. Angeschlossen war SR2 Kulturradio. Aus der Pfarrkirche St. Maria Magdalena in Bochum-Wattenscheid übertrugen wir eine katholische Christmesse. Die Predigt hielt Domkapitular Hans-Werner Tönnes. Den Text der Predigt können Sie auf dem Internet nachlesen unter www.kircheimwdr.de. In einem Wort, kircheimwdr.de. In wenigen Minuten haben Sie Gelegenheit, mit Domkapitular Tönnes oder einem Vertreter der Gemeinde am Telefon zu sprechen. Die Nummer ist 023 27 53 410. Ich wiederhole, 023 27 53 410. Bei WDR4 hören Sie jetzt Mein Heiligabend, Musik zum Träumen. Und für die Hörerinnen und Hörer von NDR Info geht es nun weiter mit der Sendung Gruß an Gott. Aus der Kirche St. Maria Magdalena in Bochum-Wattenscheid. Und hier ist wieder der Kulturspeicher in Leer mit Brot an Bord. Und am Mikrofon sind weiter Andreas Kunz und Klasse Kaschnagel. Der Frauen zur See und diesen Verein gibt es seit 1998. Sie selber Schifferkapitänin aus Bremerhaven und hat aber Heiligabend frei schon genannt. Ja, moin. Moin auch Ihnen. Frage ist natürlich, Frauen zur See, das ist eine Geschichte, die gibt es seit 1998 erst in dieser Form, das heißt so etwas mehr als 20 Jahre. Sind denn Frauen zur See mittlerweile auf den Schiffen anerkannt aus Ihrer Sicht? Ja, ich denke schon. Also es gibt natürlich sicherlich einmal oder das ein oder andere Mal Schwierigkeiten, aber es werden immer mehr Seefahrer. Was war denn für Sie der Grund, überhaupt in die Seefahrt einzusteigen? Ja, ich bin früher am Neckar aufgewachsen und fand da die Binnenschiffe immer sehr schön. Und na, irgendwann hat sich das dann zur Seefahrt entwickelt. Und Sie sind heute Schlepperkapitänin in Bremerhaven. Wie müssen wir uns so einen Tagesablauf bei Ihnen vorstellen? Ja, ich bin immer eine Woche an Bord und eine Woche habe ich frei. In der Woche, wo ich an Bord bin, bestimmt ganz und gar die Einsatzzentrale von uns das Leben an Bord. Sie entscheidet, wann wir schlafen dürfen und wann wir arbeiten müssen. Und wir versuchen natürlich trotz allem irgendwie ein bisschen Regelmäßigkeiten über die Mahlzeiten einzubringen. Wie viele Stunden sind Sie mit dem Schiff beschäftigt, wenn das jetzt bei uns praktisch in die Weser einläuft oder natürlich auch in die Elbe? Ja, das kommt ganz drauf an, wenn es ein kurzes Manöver ist, das Schiff stromgerecht angelegt werden kann. Andere Manöver kann in einer halben Stunde zu Ende sein, das kann aber auch mal 3 Stunden dauern, wenn es im Hafen durch die Schleusen geht oder eine Verholung innerhalb des Hafens. Jobs dauern auch sehr lange. Mit wie vielen Leuten sind Sie an Bord und wie viele davon sind Männer, wie viele sind Frauen? Wir sind insgesamt zu dritt, Kapitän, Maschinist und Decksmann. Und mittlerweile haben wir auch noch eine Decksfrau innerhalb der Reederei. Also auch bei uns werden es mehr. Wie lange dauert die Ausbildung? Ja, Ausbildung zum Schiffsmechaniker, die üblichen 3 Jahre. Ansonsten, wer Kapitän werden möchte, dann eben mit Nautikstudium oder Besuch der Seefahrtsschule, Fachstudium. Das wären dann jeweils 4 oder 2 Jahre. Anschließend noch die notwendigen Fahrzeiten. Dauert insgesamt, würde ich sagen, um 5 bis 7 Jahre. Das ist eine unheimlich lange Zeit. Haben Sie zwischendurch das Gefühl gehabt, ach, ich breche gerade ab und mache doch lieber was an Land? Nein, überhaupt nicht. Es hat mir immer Spaß gemacht und ja, die Fahrten auf See habe ich mich immer sehr gefreut. Wenn Sie eine Woche lang an Bord des Schiffes, an Bord des Schleppers sein müssen, dann kann man wahrscheinlich wenig Zeit für Privatleben. Wie sieht das denn überhaupt aus? Kann man mit diesem Wochenrhythmus ein gesundes Privatleben aufbauen? Ja, ein sehr gesundes Privatleben sogar. Also ich persönlich bin verheiratet und es tut der Beziehung eigentlich sehr gut, dass ich dann nur einmal die Woche mit Stress von der Arbeit nach Hause komme und den Rest der Woche total entspannt bin. Aber für Weihnachten nicht zu Hause? Ja, vielleicht das erste Praxissemester, was ich gemacht hatte, die 6 Monate, da war dann auch Weihnachten an Bord dabei. Wie war das? War das sehr traurig, dass Sie da nicht in der Nähe Ihrer Heimat sein konnten? Ja, ein bisschen schon, aber das Weihnachten dort war auch mal sehr interessant. Wir waren im Südatlantik gewesen, vor Südamerika, bei 25 Grad, strahlendem Sonnenschein und ein Spanferkel. Ein Spanferkel im Sonnenschein. Wunderbar. Gut, Sie wollen, glaube ich, aber auch noch Ihre Kolleginnen und Kollegen grüßen. Ich glaube, da machen wir jetzt heute mal keinen Unterschied, die heute heiraten müssen. Auch heute sind Schlepper tatsächlich oder Schlepper-Crews im Einsatz, weil es könnte ja sein, dass jemand vorbeikommt und einlaufen will, nach Bremerhaven oder ähnlich. Also von daher glaube ich schon, dass die Teams sich freuen, wenn sie heute mal grüßen. Ne? Ja, also ich hätte ein paar persönliche Grüße. Das wäre zum einen an Bete Fink auf der Santa Catarina auf dem Weg von China nach Malaysia, an Birte Jessen auf der Costa Esmeralda auf dem Weg zum Mittelmeer, an Inka Maria van Schwarzenberg als erster Offizier auf der Basel Express auf dem Weg von Hamburg nach Vietnam, an Melanie Detschnick auf der Frankfurt Express in Ostasien und an Patricia Heinstein auf der Swansburg in der Werft. Und natürlich grüße ich auch alle anderen Frauen, die heute oder das Weihnachtsfest an Bord verbringen. Alle wünsche ich eine gute Fahrt, ein schönes neues Jahr und natürlich grüße ich auch alle Schlepper wie gesagt. Dankeschön. Wir haben uns auch schon einige Grüße erreicht per E-Mail zum Teil oder per Post. Und zwar möchte einmal die Ziehen und Teilinger Lehr GmbH ausgrüßen. Sie wünscht allen Kapitänen, Offizieren und allen Besatzungsmitgliedern sowie allen Angehörigen ein frohes Weihnachtsfest und alles Gute für das kommende Jahr. Die Reederei Schäfers hat sich auch bei uns gemeldet. Jan Schäfers hat uns geschrieben und schreibt: Wir grüßen alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf den Schiffen der Reederei im weltweiten Einsatz und wünschen den Kapitänen und Besatzungen ein ruhiges und friedvolles Weihnachtsfest und ein gutes Jahr 2020, verbunden mit dem Dank für die gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit in diesem Jahr. Und schließlich noch die Reederei Jünger Hans auf Haaren an der Ems. Die grüßt ebenfalls ihre Flotte von über 40 modernen Container sowie schweren Schiffen. Ich bin hinter Ende, und der Gäste reißen um, dann auf oben hin. Und so schlacht die Friedrich an, willkommen in Chiron. Hört am Rechten, sei am Rechten, aber er ist in Gott. Auf dem Kulturspeicher in Leer. Und man könnte jetzt hier ganz bequem ein paar Schritte rausgehen, vor die Tür, ein bisschen weiter rein in die Innenstadt. Da hat die Hochschule Emsen-Leer einen Campus, zu der auch der Fachbereich Seefahrt und maritime Wissenschaften gehört. Und von dort sind jetzt bei uns Professor Dr. Jürgen Böken und die Studentin Claudia Wegner. In welchem Semester sind Sie denn? Ich bin jetzt im 7. Semester. Ich habe 2016 im September angefangen, bin quasi seit 3 Jahren jetzt in Leer. Ja, es macht viel Spaß, Nordic zu studieren. Mein Ziel ist es, dass ich im Januar 2021 dann fertig bin mit dem Studium und wirklich zur See fahren. Gibt es irgendeinen bestimmten Einsatzbereich oder wo? Ich möchte erstmal Frachter fahren und vielleicht möchte ich eventuell die Forschung. Das schaue ich mal, wie das wird. Was reizt Sie denn daran? Also ich weiß nicht, kommen Sie aus einer Seefahrtsfamilie oder wie kam da überhaupt der Gedanke, das zu studieren und zum Seefahren zu wollen? Ich komme aus Paderborn, das ist ja wirklich sehr im Inland. Also ich habe keine Seefahrtsangehörige irgendwie. Das kam dann spontan. Ich war jetzt 2 Monate unterwegs auf einer Segeljacht und wusste nach dem Abi nicht, was ich machen soll. Und dann habe ich überlegt und geguckt und irgendwie bin ich auf das Studium hier gestoßen und habe gedacht, ja, warum denn nicht? Ich habe hier angefangen und das gefällt mir. Dann hatte ich mein erstes Praxissemester bei Brise hier aus einer Leraner Reederei und es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Was waren da so Ereignisse an Bord, wenn Sie sagen, es hat Ihnen Spaß gemacht, wie Sie gemerkt haben, dann bin ich jetzt irgendwie hier, bin ich richtig? Also es war, die erste Tour ging von Europa, wir sind hier los in Dänemark und nach Finnland, dann ging es nach Asien. Da waren wir echt lange unterwegs und auch ohne Internet irgendwie, man konnte nicht mehr zu Hause anrufen. Man hatte diese Weite, also man sitzt dann vorne irgendwie und guckt aufs Wasser und ist einfach nichts da und ist echt ganz schön abzuschalten. Also nach der Arbeit dann natürlich. Bei uns ist auch Professor Dr. Jürgen Gülten vom Fachbereich Seefahrt und maritime Wissenschaften. Da hat er gerade einen großen Berichtsfass gegeben vor einigen Wochen, denn tatsächlich gibt es ein Millionenprojekt, kann man wirklich sagen, 6 Millionen, glaube ich, sollen insgesamt investiert werden in das sogenannte maritime Technikum. Das wird ein hochmodernes Labor, das nahezu alle wichtigen Bereiche der aktuellen maritimen Forschungsarbeit abdeckt. Geben Sie uns doch mal ein bisschen einen Überblick, was wird dieses maritime Technikum alles beherbergen an Ausstattung, was wird dort alles möglich sein an Forschung? Auf 1100 Quadratmetern werden wir verschiedene Versuchsstände unterbringen, das ist unter anderem ein Becken zum Manövrieren, ein Becken, um Strömungssimulationen durchzuführen. Dann haben wir auch noch einen Kanal, wo Modellbildung stattfinden kann. Und es finden auch akustische Messungen statt, weil wir dort einen Nullschallraum haben, das heißt einen Raum, der möglichst wenig reflektiert, sodass wir dann den Schall von vibrierenden Oberflächen untersuchen können. Natürlich sind auch jetzt Studierende unterwegs auf den Schiffen, sind im Praxissemester und da würde ich Ihnen nochmal das Wort überlassen, Herr Dürken, da nochmal Grüße rauszuschicken. Ja, das sind zum einen, wie wir vorhin gehört haben, natürlich die aktuellen Praxissemester befindlichen Studierenden. Das sind so viele Studierende, die schon fertig sind, die schon in Lohn und Brot stehen. Von hier aus die herzlichen Weihnachtsgrüße und kommen Sie gesund wieder nach Hause. Guten Abend, Weihnachten 2019 aus dem Kulturspeicher. Lea Peter Wiedekam ist Vorsitzender von Transozean. Vielleicht wollen Sie uns erstmal erzählen, bei einem guten Abend natürlich, was ist hinter Transozean, was verbirgt sich dahinter? Transozean ist ein Segelverein mit rund 4.500 Mitgliedern. Und ja, wir segeln im Verein und eben mit Bauwasser, also Hochsee segeln. Sind denn viele von Ihren Mitgliedern jetzt an Weihnachten eigentlich unterwegs oder sind Sie dann tatsächlich eher lieber mal an Land, wenn Sie das ganze Jahr gesegelt sind? Das kommt darauf an, wie man unterwegs ist. Also, es gibt bald Menschen mit einem kleineren Budget, die sind dann eben tatsächlich unterwegs, wenn sie auf Langfahrt gehen. Und die moderne Reiselogistik macht natürlich möglich, dass man zum Beispiel Weihnachten auch nach Hause fliegt. So war das bei uns auf unserer eigenen Langfahrt. Nun könnte ich mir vorstellen, Hochseesegeln macht einerseits Spaß, aber auch an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch ein bisschen gefährlich. Gab es da mal in Ihrem Leben irgendwelche Routen oder irgendwelche Momente, wo Sie gesagt haben, oh, weia? Ja, blöderweise mehrfach. Also wir waren 4 Jahre unterwegs. Und wenn wir zusammenzählen, dann schaut man 5 Tage, wo Sie denken, die brauchen Sie nicht wieder. Das Positive zählt. Sind Sie mal zu zweit unterwegs oder mit mehr? Nein. Das kommt immer auf die Crews an. Wir haben auch bei uns viele Single-Hände, also Einhandsegler im Verein. Das wäre mein Ding nicht. Ich segle gerne mit meiner Frau und es gibt so einen kleinen Infahrer bei uns, dass meine Frau nach einem halben Jahr behauptet, sie zu viel Peter. Das liegt natürlich daran, dass man wirklich aufeinander hängt. Ne? Und das ist auch zu Hause nicht der Fall, wenn man dann noch arbeiten. Und wir haben beide unser Leben lang wirklich gearbeitet und dann hier los, Hals über Kopf, und dann ist das was völlig Neues in der Beziehung. Das ist logisch. Und ich könnte mir vorstellen, Sie bräuchten natürlich auch Ihren Mitgliedern und denjenigen, vor allem die jetzt unterwegs sind und tatsächlich nicht zu Hause sein können, über diesen Weg auch ein paar Grüße senden oder Gruß an Bord. Also Transocean, wir haben ein Netz von 180 Stützpunkten, nennen wir das, in der Welt. Und von diesen 180 Stützpunkten möchte ich als frischgebackener Vorsitzender gerne 5 Stützpunkte eben grüßen. Das ist einmal auf den Bermudas in St. George, Gisa Wolf, in Langeway, Neuseeland, Ellie und Orphan Ahrens, in der Cretans Bay auf St. Vincent und in Grenadinen, Rosie Morgan und Orlando Tucker. Und dann ein wunderschöner Name, Zayas del Coco auf Costa Rica, Gunter Winkler. Und in Fischhafen in Papua-Neuguinea, Professor Dr. Sebastian Freudenberg. Und Ihre Frau ist die Heidi, und ich möchte auch jemanden grüßen. Ja, ich grüße auf der Segeljacht Bella, Ulrike und Matthias Röpke. Die befinden sich gerade auf dem Marquesas. Herzliche Grüße und schöne Weihnachten euch. Dann liebe Grüße an die Segeljacht Urka. Da ist Peter Mödebeck an Bord und der segelt gerade auf Buenos Aires. Und auch schöne Weihnachten, ihr Peter. Und als drittes und letztes grüße ich die Segeljacht Marisol mit Dr. Inga Hinrichsen und Norbert Damm an Bord in Opua in Neuseeland. Gott, sind ja unheimlich viele unterwegs, muss man ja sagen. Bert Frisch ist auch in Ihrem Verein. Da möchte auch jemand grüßen. Ja, mit großem Vergnügen. Für uns ist es eine ganz, ganz wichtige Sache, groß an Bord zu hören. Nochmal, die Segler, die draußen sind, haben die Kurzwelle. Deswegen ist es so toll, dass sie die Kurzwellenfrequenzen gemietet haben. Die sitzen also Heiligabend dort und hören den Gruß an Bord aus Leer. Also, und ich möchte jetzt ganz gerne grüßen, zum Beispiel die Segeljacht Dirk Tieter mit Heiner Mannfeld, die Segeljacht Silbermöwe mit Hannelore Bommers und Heinz Turo und die Trinity mit Uwe und Rainer Seemann. Weiterhin gerne noch unseren Stützpunktleiter aus Kiel zurzeit. Auch unterwegs, Stefan Konrad ist das, mit seiner Frau Julia und Tochter Julita auf dem Weg in die Welt. Und vielleicht noch einen Gruß oder zwei etwas weiter weg. Die Segeljacht Mika mit Maren und Gorm, Eva Gonde sind zurzeit in Neuseeland. Und Endo 2 mit Heiko und Udo John in Brisbane, Australien. Da bleibt ja kaum noch was übrig, aber Ihre Frau Marlene ist auch hier. Marlene Frisch, und die hat auch noch ein paar Grüße an die Hochseesegler, die unterwegs sind an Heiligabend 2019. Ja, ich möchte grüßen die Segeljacht Nehai, Susanne Huber-Körfi, Einhandseglerin, mehrfache Welt- und Seglerin, liegt jetzt in East London in Südafrika. Liebe Susanne, fröhliche Weihnachten, ein gutes neues Jahr und Fairwind für dich und alle Segler, die auf ein besseres Wetterfenster zum Weitersegeln nach Westen warten. Every word. Jahren im Projekt Klassenzimmer unter Segeln. Jedes Jahr von Oktober bis April sind rund 30 Jugendliche in der 10. Klassenstufe auf großem Segeltörn mit der Tor Heyerdahl. Das ist ein knapp 50 Meter langer Dreimast-Pott-Segelfohler, auf dem die Jugendlichen leben und natürlich auch lernen. Nicht nur das Einmaleins des Segeln, sondern es gibt tatsächlich ganz regulären Schulunterricht dort. Also ein halbes Jahr auf See, wirklich ein großes Abenteuer. Und das heißt natürlich für viele auch das erste Mal Weihnachten nicht mit der Familie. Das ist nicht nur für die Schülerinnen und Schüler erstmal eine komische vielleicht Situation oder ungewohnt auf jeden Fall, sondern natürlich auch für die Daheimgebliebenen, die Eltern und Geschwister. Und bei uns ist Iris Klaassen aus Jaderberg. Ihr Sohn Paul ist dieses Jahr mit an Bord im Klassenzimmer unter Segeln. Erstmal herzlich willkommen, Frau Klaassen. Schön, dass Sie da sind. Ja, schön, dass ich da sein darf. Fuß an Bord, da haben Sie ganz frühe Erinnerungen auch dran an diese Sendung, ne? Ja, also schon als Kind kenne ich das und wir Norddeutschen sind da, glaube ich, alle mit aufgewachsen. Bei uns war es damals früher so, Oma hat dann den großen Schrank aufgemacht, die Schiebetüren gingen auf, das Hörnradio blinkte und dann durften wir Kinder spielen und dann mussten wir still sein und wir haben dann in der Sendung gelauscht. Jetzt kann ich mir vorstellen, beim Klassenzimmer unter Segeln, also es ist ja so, da machen Jugendliche aus ganz Deutschland, ne? Weil sie sind sozusagen die niedersächsische Elterndelegation. Den 15-jährigen Sohn aber ein halbes Jahr lang auf See zu lassen, auch wenn es kein guter Begleitung ist, kann ich mir schon vorstellen, macht man ja nicht ganz leicht. Denn wie war es bei Ihnen in der Familie? Wie kam da die Entscheidung? Wie und warum haben Sie das entschieden? Also vor 3-4 Jahren haben wir eine Reportage im Fernsehen gesehen vom Bayerischen Rundfunk, wo eben über dieses Projekt berichtet wurde. Und ja, das war immer präsent bei uns in den Köpfen. Und als es jetzt irgendwann die Idee aufkam, ob er selber dann auch über den Tellerrand gucken wollte, was ist eigentlich möglich, war dieses Projekt ja präsent. Und er hat sich halt informiert über das Internet auf der Homepage, ist da zu der Informationsveranstaltung nach Nürnberg gereist, um dort halt eben aus erster Hand zu erfahren, was man da eigentlich machen kann, was eigentlich genau das bedeutet. Hat da eben auch mit ehemaligen Kursteilnehmern gesprochen und war danach eigentlich infiziert und hat gesagt, und jetzt bewerbe ich mich und hat auch ganz großes Glück gehabt und ist angenommen worden. Wann und wie können Sie überhaupt Kontakt haben zu Paul und mal hören, wie so die Lage ist? Also es ist einmal so, dass die Jugendlichen ihre Handys abgeben und nur zu bestimmten Landaufenthalten die also auch bekommen und dann auch erst die Möglichkeit haben, mit uns über Telefon Kontakt aufzunehmen. Aber das heißt natürlich auch für uns, man sitzt tatsächlich den ganzen Tag und wartet, dass das Handy irgendwann klingelt. Bei uns war es das letzte Mal dann irgendwann am Abend um 10:30. als er dann endlich Zeit hatte, dann auch anzurufen. Und was erzählen dann so? Ist da Begeisterung rauszuhören? Absolut. Also die Jugendlichen sind wirklich total begeistert. Das ist natürlich auch ein wirklich ganz, ganz großes Abenteuer für sie. Aber was man, was alle Jugendlichen eigentlich auch von Anfang an berichten, ist also dieser starke Zusammenhalt, das Miteinander, dass sich aufeinander verlassen können und dass sie einfach gemeinsam ja, sich in fremde Gefilde begeben und gemeinsam eben auch ein Abenteuer erleben dürfen. Das ist also wirklich was sehr Prägendes bei den Jugendlichen. Und nur das erste Weihnachtsfest getrennt. Sie und Ihr Mann mit Pauls jüngerer Schwester noch werden in Deutschland feiern. Paul dann gerade in der Karibik an Bord. Wie werden Sie die Weihnachtstage verbringen? Ja, einerseits mit einem weinenden Auge. Also ich habe heute nochmal mit meiner Tochter gesprochen und ich glaube, es wird in vielen anderen Familien der Kursteilnehmer ähnlich sein. Einmal mit einem weinenden Auge und einem lachenden Auge. Und wie Kinder das eben ganz gut auf den Punkt bringen können, sagte sie, es ist sehr schade, dass er nicht da ist. Ich werde ihn sehr vermissen, aber ich weiß, es geht ihm gut und er hat eine tolle Zeit. Und ich glaube, das bringt das ganz gut auf den Punkt. Frau Klassen, bis April sind Paul und die ganze Klasse noch unterwegs. Und natürlich sollen heute einmal Weihnachtsgrüße aber rausgehen und da würde ich Ihnen gerne das Wort überlassen. Ja, vielen Dank. Wir wünschen der Thor Heyerdahl und ihrer gesamten Crew frohe Weihnachten, ein gutes neues Jahr, Ferien und immer eine Handzeit Wasser unter dem Kiel für eine gute Heimkehr nach Kiel. Herzlichen Dank. Das war Groß an Bord 2019 aus dem Kulturspeicher hier im schönen, weihnachtlich geschmückten Leer. Danke an den Bingo Maschamp, die Chor, an das Trio, Anne für Schoch, Clemens Klose und Ralf Klinsmann. Vielen Dank an unsere Ü-Wagen-Techniker Wolfgang Wackelsehne, Veronika Brinkmann und Helge Martensen und an den Live-Sounds hier im Kulturspeicher und an die Stadt Leer. Auch danke, dass wir wieder hier zu Gast sein durften. Und damit verabschieden wir uns hier aus Leer aus dem Kulturspeicher. Jessica Schlage und Andreas Kuhn. Schalten jetzt um zum NDR Funkhaus nach Hamburg, wo Birgit Langhammer und Uwe Bandex noch weitere Grüße an Bord verlesen werden. Frohe Weihnachten! Die uns sehr erreicht haben in den vergangenen Tagen und Wochen. Diese Beispiel diese Mail. Liebe Grüße an Leon van der Gaag und Familie Wagner, der sich auf seiner ersten großen Fahrt als auszubildender Schiffsmechaniker auf der Chicago Express auf dem Weg von Valencia nach New York befindet. Liebe Grüße aus der Heimat von Kari, Jörg, Christian, Niklas sowie Oma Hanne. Ein frohes Fest und ein gesundes neues Jahr der gesamten Crew. Hans Daniel von der Besatzung des Sportbootes Jackie möchte grüßen. Frohe Weihnachten allen Haupt- und Ehrenamtlichen der Wasserschutzpolizei, und den Wasserbauern, die für die wassertechnischen Einrichtungen sorgen. Die Besatzung der Bugsier 8 grüßt alle Mitarbeiter der Bugsierschlepper in Hamburg, Rostock, Brunsbüttel, Bremerhaven, Brake, Bremen, Wilhelmshaven und Ostsee. Allen Besatzungen ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest. Kapitän Kai Hartagen und Leiter der Maschine Torf Stein. Und auch der Wirtschafts- und Verkehrsminister von Schleswig-Holstein, Bernd Buchholz, grüßt. Da Sie jetzt gerade an Bord oder wo auch immer auf See unterwegs sind, weil die Landesregierung gerne sich auch bedanken möchte bei den vielen, die heute auf den allein aus unserem Bundesland 150 Frachtschiffen und rund 2000 Seeleuten, die da draußen unterwegs sind. Fröhliche Weihnachten an Sie alle. Sie möchten auch nicht vergessen, dass wir Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben, die über Weihnachten ihren Dienst zum Beispiel auf der Bohrinsel Mittelflagge machen. An unserer Westküste oder die Katzen. Und diejenigen, die als Kanalsteuerer auf dem Ostseekanal unterwegs sind. Und ein ganz besonderer Gruß an alle Marinesoldaten, die jetzt gerade nicht bei ihren Familien Weihnachten feiern können, sondern irgendwo unterwegs auf See sind. Auch ihnen ein frohes Weihnachtsfest und eine glückliche Heimkehr. Der nächste Gruß geht an die vielen Kurzwellenfreunde und treuen Hörer der Sendung Gruß an Bord auf diesen Frequenzen. Cornelia Giske schreibt uns. Dies ist ein weihnachtlicher Gruß an Manfred Theile aus Basel in der Schweiz und alle Kurzwellenfreunde weltweit. Frohe Weihnachten von Cornelia und uns. Ein Gruß hat die Redaktion per Postkarte erreicht. Die Nautische Verbindung Roter Sand e.V. sendet herzliche Weihnachtsgrüße an ihre Mitglieder. Wir wünschen euch und allen anderen Seeleuten ein frohes Weihnachtsfest an Bord. Tobias Häusler ist unterwegs auf der AIDA Diva in der Karibik. Der Gruß an ihn. Lieber Tobias, es ist jetzt das dritte Weihnachtsfest hintereinander, das wir ohne dich feiern. Wir wünschen dir ein gesegnetes Fest und ein glückliches und erfolgreiches neues Jahr und freuen uns auf ein gesundes Wiedersehen im Januar 2020. Und dann steht ja noch der 100. Geburtstag deiner Großmutter an. Bis dahin allzeit gute Fahrt und immer eine Handbreit Wasser unter dem Kiel. Liebe Grüße von deiner Mimi, deinem Pipi, Oma Henny, Boris, Christina und Ronja. Liebes Gruß an Bord, Team. Schreibt Kapitän Georg Niegel. Ich werde dieses Jahr zu Weihnachten wieder auf der MV Beta Dienst von und zwischen Italien und Nahost unterwegs sein. Bitte grüßen Sie in Ihrer Sendung meine Familie zu Hause in Linz an der Donau. Beste Grüße. Fair Winds und Following Sea auch an alle Kapitäne und Crews der österreichischen Lloyd-Seereederei und der Login Plov. Und noch ein Gruß an die Hörerinnen und Hörer, die unsere Sendung über Kurzwelle empfangen. Bernd Seiser aus Ottenau grüßt alle Mitglieder und Freunde des Radio Taiwan International Hörerclubs sowie alle deutschsprachigen Redaktionen der Kurzwellenprogramme. Ein extra Gruß geht an die Freundinnen und Freunde, die Heiligabend nicht in der Heimat, sondern auf hoher See verbringen. Ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein gutes neues Jahr 2020. Und Familie Kissmann schreibt, unsere Tochter Svana Kissmann ist dieses Jahr das erste Mal Weihnachten an Bord. Wahrscheinlich wird sie vor Finnland sein. Wir grüßen die ganze Besatzung der MiG General Cargo und wünschen allen, insbesondere unserer Tochter Svana, eine frohe und gesegnete Weihnacht. Herzliche Grüße, Claudia und Andreas Kissmann. Der nächste Gruß geht an Gunnar Breuer. Er ist zweiter Offizier bei der Hapag-Lloyd auf der Kuala Lumpur Express. Lieber Gunnar, in Gedanken sind wir in den Weihnachtstagen bei dir. Wünschen dir eine sichere und gute Fahrt und freuen uns schon sehr auf deine Rückkehr in die Heimat. Viele Grüße, deine Lennart, Robert, Uta und Peter. Lieber Finn, schreibt Frau Wiebke-Peters an ihren Sohn Finn Volkner. Vor 30 Jahren war es dein Vater, der Weihnachten nicht zu Hause, sondern auf See war. Heute bist du es. Heute, an Weihnachten, wünsche ich dir ein paar gemütliche Stunden mit den Kollegen an Bord und schicke ganz liebe Weihnachtsgrüße aus Schlesien. Wir denken alle an dich und freuen uns auf das Wiedersehen im neuen Jahr Anfang Februar. Bis dahin weiter alles Gute, deine Mutter. Und Finn Volkmann schickt auch Grüße von Bord der MC Avalon. Frohe Weihnachten, Stine, und komm gut ins neue Jahr. Ich liebe dich. Viele Grüße auch an deine Familie in Gnarrenburg und an meine Familie in Kresel. Viele Grüße auch an Michael Burmann. Er fährt als Sicherheitsoffizier auf der AIDA Perla in der Karibik, von seiner Frau Imke und den Kindern Lina und Malte sowie von den Schwiegereltern Hermann und Ulrike Reimer. Die nächsten Grüße gehen auf die MOL Gateway im Indischen Ozean von Familie Zufelde. Wir schicken der Besatzung und ganz besonders unserem Sohn Sascha ganz liebe Weihnachtsgrüße von zu Hause. Wir wünschen allen ein paar besinnliche Stunden an Bord. Komm gesund wieder nach Hause. Wir freuen uns, dich bald wiederzusehen. Viele Grüße von Mutti, Vati und deinen Brüdern. Kapitän Michael Langhans auf dem Containerschiff Air London, zurzeit im Hafen von New Orleans, wird von zu Hause gegrüßt. Lieber Micha, dir und deiner Crew wünsche ich ein frohes Weihnachtsfest. Ich hoffe und wünsche euch, dass ihr wenigstens am Heiligabend ein wenig innehalten und euch ein paar schöne Stunden machen könnt. Ein gesundes und friedvolles neues Jahr. Im Januar seid ihr ja wieder in Europa. Darüber freue ich mich sehr. Weiterhin gute Fahrt und beste Gesundheit. Herzlich, deine Mutti. Lieber Maximilian, gemeint ist Maximilian Kiep, wir wünschen dir zu diesem besonderen Weihnachten alles nur erdenklich Gute, eine erfolgreiche Fahrt und gute Heimkehr. Deine Liebke und dir wünschen wir eine glückliche und spannende Zukunft. Wir sind so froh, dass es dich gibt und umarmen dich, deine Beate und Nico. Eva Erkenberg schreibt: Wir schicken unseren Gruß an Bord des Mehrzweckschiffes Neuwerk und rufen den ersten Offizier, Herrn Ralf Streller. Lieber Ralf, ganz liebe Weihnachtsgrüße auf die Nordsee. Wir sind im Gedanken ganz doll bei dir und drücken dich aus der Ferne. Von Herzen, Emma und Biden. Christian Schneider aus Mörs am Niederrhein schickt Grüße nicht an Seeleute, sondern an die Kolleginnen und Kollegen, die auf der Regionalexpresslinie 6 über den Damm nach Sylt fahren. Er schreibt: Gruß an Bord ist für mich eine wunderbare Weihnachtstradition, bei der ich immer an meinen Vater denken muss, der jedes Jahr am Radio kurbelte, bis wir die Grüße hören konnten, die auf alle Weltmeere gesendet wurden. Frohe Weihnachten und immer ein hart zeigendes Signal. Victoria Klein arbeitet zurzeit als Physiotherapeutin auf der AIDA Blue im Indischen Ozean. Frohe Weihnachten, einen guten Rutsch ins neue Jahr wünscht dir und der ganzen Crew Oma Christa aus Hamburg. PS, nochmals danke für die Reise im September mit dir in die Fjorde Norwegen. Torben Kessing arbeitet als Wachoffizier auf dem Containerschiff Jan Tian Express der Hapag-Lloyd. Der Gruß an ihn? Menschen, die sich im Herzen nah sind, lassen sich auch durch tausend Meilen nicht trennen. Fühl dich ganz doll gedrückt von Sarah, deinen Eltern und deinen Geschwistern, Tamaris und Madita mit Ulf. Peter Frücke hat uns geschrieben. An den ersten Offizier Yannick Frücke auf der MV Neuland auf mittlerer Fahrt mit Heimathafen Stade geschaffen. Hat diesmal wieder nicht geklappt, zu Weihnachten bei Muttern zu Hause. Alles Liebe und Gute zum Weihnachtsfest und guten Rutsch und die üblichen guten Wünsche für Schiff und Seemann. Viele Grüße aus Hempfurt-Edersee. An den zweiten Offizier David Kuhn gehen die nächsten Grüße aus dem Schiffgutfrachter Nordor unterwegs vor Norwegen. Weihnachtliche Grüße, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden gehen an die ganze Besatzung, aber besonders an David Kuhn. An Philipp, Maria, Papa und Mama, David, wir haben dich sehr lieb. Ein Gruß an Bord kommt von Antje Oehme aus Kirchdorf an ihren Sohn. Er ist Azubi bei der Hapag-Lloyd und ist seit Oktober auf einer viermonatigen Reise. Ein Gruß per Postkarte hat uns erreicht und er zeichnet nicht mit einem Namen, aber mit einem grinsenden Gesicht. Ein Gruß an Bord der AIDA Cara auf dem Weg von den Azoren nach Madeira an Ivo Nadarevic. Ein frohes Fest und einen guten Start ins Jahr 2020, mein Schatz. Am 20. Januar bist du dann ja auch wieder zu Hause. Endlich. Eine Mail aus Frankreich hat uns erreicht. Herr Gaetan, der von uns schreibt: Ich wünsche allen, die für die deutsche Handelsmarine arbeiten, schöne und angenehme Feiertage beim Hören von Gruß an Bord für alle Seeleute weltweit. Auch den Frauen und Familien der Seeleute fröhliche Weihnachten. Zum Schluss möchte ich nicht vergessen, dem ganzen Team des Norddeutschen Rundfunks zu danken, das die Sendung schon seit so vielen Jahren produziert. Schöne Weihnachten. Der nächste Gruß an Bord geht an Veit Vogler auf dem Containerschiff New York Express im Asien-Mittelmeer-Dienst. Lieber Veit, wir wünschen dir, deinem Kapitän und der Crew ein frohes Weihnachtsfest im fernen Asien und ein gutes und gesundes neues Jahr. Wir denken an dich und freuen uns schon sehr auf deine Heimkehr im Februar 2020. Alles Liebe von Mann, Paps, Finn, Oma, Opa, Nine, Rasmus, Bendix und allen Lieben daheim. Ein Gruß aus dem Christkinddorf Himmelpforten an der Niederelbe hat uns auch per Postkarte erreicht. Ihnen und Ihren Hörern auf der ganzen Welt ein gesegnetes und friedvolles Weihnachtsfest. An alle Schiffsbesatzungen, die in dieser heiligen Nacht ihren Dienst auf der Brücke, in der Maschine und am Deck versehen. Ein besonderer Gruß an die Crew des Hapag-Lloyd-Containerschiffes Prague Express. Gute Fahrt und glückliche Heimkehr. Ahoi und immer eine Handbreit Wasser unter dem Kiel. Familie Assmann aus Himmelpforten. Und noch ein Gruß kommt von Familie Fieting aus Cuxhaven an den Sohn Christopher auf das Containerschiff Sahir auf dem Weg von Asien nach Hause. Mein lieber Sohn, wir denken ständig an dich und hoffen, dass du mit deinen Kollegen das Weihnachtsfest und den Jahreswechsel relativ schön erleben kannst. Wir sind in Gedanken bei dir und warten schon sehnsüchtig auf deine Heimkehr. Ganz, ganz viele und allerherzigste Grüße von Mama, Papa, deiner Jule, Annabelle und Patrick, sowie natürlich auch von deiner Omi und dem Rest der Familie. Komm gesund wieder. Und natürlich auch der gesamten Crew der Sahir ein schönes Weihnachtsfest und allzeit gute Fahrt. Auch dem gesamten Team von der Grußbrücke ein schönes Weihnachtsfest und ein gesundes neues Jahr. Vielen Dank. Den guten Wünschen schließen wir uns an. Vom Norddeutschen Rundfunk, von NDR Info, vom gesamten Team der Sendung geht unser Gruß an Bord und an alle, die uns zuhören. Es verabschieden sich Birgit Langermaß und Oke Bandixen. Ihnen allen frohe Weihnachten. Nachrichten. Guten Abend. Oh.